Kapitel 16. Guten Tag. Tag. Guten Tag, schön. Hallo. Hallo, ja. Was treibt Sie hier zum Arzt? Eine Krankheit. Eine Krankheit? Eine böse Krankheit. Das ist, doof, ne? Ja, ja, ja. Krank sein ist nicht schön. Nee, das kenne ich, ne? Ich bin jetzt eigentlich nur hier, weil ich keinen Bock habe zu arbeiten morgen. Ach so. Na, sag ich doch. Der Nächste, bitte! Ich! Das finde ich jetzt aber nicht in Ordnung. Ja, da brauchen Sie sich gar nicht so aufzuregen, finde ich. Genau. Ich finde, das ist das nicht... Das ist unerhört. Ja. Ja, was täuschen Sie denn für eine Krankheit vor? Habe ich Sie erwischt, ja, ja. Ja, das passiert. Oh. Gucken Sie mal hier. Das ist meine Zeitung. Ach ja? Nee, die habe ich mir jetzt Zeitung. Die habe ich mir jetzt aber genommen. Das finde ich nicht gut. Das finden Sie nicht gut? Nein. Ich finde das jetzt auch nicht gut, dass Sie die jetzt einfach mal so für sich beanspruchen. Das ist meine Zeitung. Meins. Oh, jetzt haben Sie es kaputt gemacht. Nein, du hast es kaputt gemacht. Nein. Sie haben ja gerissen, wie jemand... Ich ja auch meine. Wie kommen Sie auf die Idee, dass das Ihre Zeitung sei? Sie haben sie kaputt gemacht. Hab ich gar nicht, Sie Schwein. Oh. Dafür bin ich jetzt als Nächster dran. Da seien Sie sich aber mal nicht so sicher. Da seien Sie sich nicht so sicher. Doch, doch. Nein. Doch. Nein. Doch, ich bin viel krankerer als du, dich, sie. Ja. Nein. Ich komme ja schon gar nicht mehr klar. Das merkst du mal auf ihn an. Ja, Sie seien mal ganz ruhig da hinten in Ihrer Ecke. Genau. In Ihrer genau. Schmutzigen Ecke. Ich bin als Nächster dran. Das stimmt nicht. Doch. Das stimmt nicht. Ich verweigere das. Ich bin nicht dafür. Der Nächste jetzt, ja. Ich bin da schon mal für. Nee. Ich weiß selber nicht, was wollen Sie denn da überhaupt? Das ist eine Schweinerei. Arsch! Ich dachte, ich soll als Erster dran jetzt. Das stimmt aber nicht. Und Sie, Sie sollten sich nach Hause scheren. Sie sollten nach Hause gehen. Zu Hause. Ja, glauben Sie, andere Menschen sind nicht bedürftig. Nein. Mein lieber Herr Freund. Ich bin Privatpatient. Das ist natürlich scheiße für mich. Da kann ich auch gleich nach Hause gehen. Ja, das machen Sie besser. Ja. Tschüss, Sie Arschloch. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss. Ach nein, ich muss nochmal. Ich habe ja ein Rezept, eine Überweisung bekommen vom Gynäkologen hier zum Anästhesisten. Und das kostet mich einen großen Schein. Dafür kriegen Sie jetzt eine rein. Die Privatversicherung kostet auch viel. Hier, nehmen Sie die Zeitung. Auf Wiedersehen.